Oden, erstes Buch, 1-4. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, erstes Buch, 1-4. 1. An C. Cilnius Mäcenas. O Mäcenas, entsprost herrschendem Ahnenstamm, du, mir waltender Schutz, köstliche Zierde mir, viel sind, welche den Staub, Renner Olympias, aufzuwölken erfreut, und das mit glühendem Rad umflogene Ziel und der Verherrlichung Palmzweig hoch zu den weltherrschenden Göttern hebt. Diesen, wenn der bestandlosen Quiriten Schwarm zu dreifältiger Ehr ihn zu erhöhen ringt, jenen, wenn als Besitz er in dem Speicher birgt, was von Libyens Fruchttennen gefeget wird. Wer sein väterlich Feld mutig mit scharfem Karst aufwühlt, biete sogar Schätze des Attalus. Nie wird solcher bewegt, dass er in Zypros Boot dir myrtoische Flut bange durchsegele. Wann des Afrikus Kampf Ikarus Wog empört, zagt der Krämer, und Ruh lobt er und seiner Stadt Segensgegenden. Bald zimmert er neu des Schiffs lecken Rumpf und verschmäht arme Genügsamkeit. Auch gibt's, welche den Trunk alternden Masikers und an nächtlichen Schmaus Stunden des Tags zu rein nicht verachten, gestreckt unter des Arbutus hellgrün oder am sanft plätschernden Nymphenborn. Dem ist Lager und Wall und zu Trompetenklang heller Zinke, Verein, Seligkeit und der Krieg, den die Mutter verwünscht. Jupiters kalte Lust trägt der Jäger, und nicht denkt er der jungen Frau, ob ihm etwa den Hirsch wackere Hund ersahn, ob des Marsergebirgs Eber das Garn durchbrach. Mich hat Efeu, der Kranz edler Begeisterung, Himmelsmächten gesellt. Mich hat der kühle Hain und die Nymphen im Chor, schwebend mit Satyrvolk, abgesondert vom Volk. Falls mir den Flötenklang nicht Euterpe versagt, noch Polyhymnia mir zu stimmen verschmäht lesbisches Saitenspiel. Wenn du mich in die Reihn lyrischer Seher fügst, mit hochragendem Haupt rühr ich den Sternenpol. 2. An den Kaiser Augustus. Schon genug Schneewirbel dem Land und grausen Hagelschlag gab Zeus, und mit rotem Arme Donnerglut auf heilige Höhn entschwingend schreckt er die hauptstadt rings der erdumwohner daß pyrrhas graunzeit kehrte die wehklagte ob neuer wunder als gesamt sein vieh zu erspähn die berge proteus emportrieb als die fischbrut hoch in der ulme festhing wo die waldtaub einst sich gefreut der wohnung und die gems durch hochaufwallende meerflut bange dahinschwamm ja wir sahen vom tuskischen strand den tibris gelb die wog abdrehn und dem königsdenkmal ungestüm androhen den sturz und vestas heiligem tempel weil zu sehr durch ilias klag empöret er zur rach auffuhr und den linken strand weit überfloß mißfällig dem zeus der frauen liebende stromgott einst vernimmt daß bürger geschärft den mordstahl dem mit fug hinsenke der perser hochmut einst vernimmt feldschlachten durch schuld der eltern seltene jugend welchen gott soll rufen das volk beim hinfall seiner macht durch welche gebet ermüdet keuscher jungfrauen chor die dem liede wenig horchende vesta wem wird zeus aussühner zu sein des frevels anvertrauen komm endlich o komm wir flehn dir eingehüllt in nebel die lichten schultern seher apollo oder willst hochlächelnde du vom eryx die der scherz umschwebt und der tändler eros oder schaust zum armen geschlecht der enkel du der erzeuger ach des allzu dauernden spiels gesättigt den der schlachtruf freut und der glanz des helmes auch des mauren grimmiger blick auf seinen blutigen gegner oder wenn aus flügelgestalt verwandelt jünglingsgleich auf erden du gehst der hehren maja sohn und gerne genannt dich hörest rächer des cäsar kehre spät zum himmel zurück und lange fröhlich weil annoch beim volk des quirinus nicht gekränkt durch unsere sünd enteil auf schnelleren lüften steigend hier laß große triumph auch künftig hier dir wert sein vater und fürst zu heißen ungestraft nicht tummle der mederschwarm dir waltender cäsar iii auf vergils meerfahrt so geleite dich cypria so tyndarische macht leuchtender zwillinge und der bändiger Aeolus dem kein lüftchen entweh außer Japyx hauch schiff das meinen vergilius treu auf glauben empfäht setz ihn in attika fleh ich ohne gefährdung aus und erhalte der seel andere hälfte mir machtvoll starrete dreifach erz jenem mann um die brust welcher das morsche floß grausem wogengewühl zuerst hingab ohne zu scheun afrikus stürzenden tilgungskampf mit dem aquilo noch die finstre hyad oder des notus grimm der die brandungen adrias unumschränkter gewalt steigen und sinken heißt welchem peinigertod entfloh wer mit trocknem blick schwimmendes ungeheuer wer aufstürmende fluten sah und verrufnes gestein hoher ceraunien furchtlos spaltete land von land ein vorsorgender gott durch des oceanus scheidung wenn den verbotnen sprung doch das frevelnde schiff über das meer sich wagt tollkühn aller gefahr zum trotz rennt das menschengeschlecht greuel und sünd hindurch tollkühn trug des japetus heillos täuschender sohn feuer den völkern zu nach des feuers entheimlichung aus ätherischer burg hielten mit hagerkeit neue fieber die erd umschwärmt auch des fernen tods späteres notgesetz eilete rascheren schritts heran zur einöde der luft wagte sich dädalus auf nicht menschlichen fittigen durch den acheron brach Herkules Heldenkraft. Nichts ist Sterblichen allzu schwer. Selbst den Himmel bedrohn törichte wir, und nicht duldet unsere Missetat, daß den zornigen Strahl lege der Donnerer. 4. An Lucius Sestius. Winternde Kälte vertaut dem Favonius und dem schönen Frühling. Und trockne Kiele rollt die Wind vom Meerstrand. Nicht mehr freuet das Vieh sich der Stallungen, noch des Herds der Pflüger. Nicht schimmert nun von grauem Reif der Anger. Tänze nunmehr mit Gesang führt Cypria, weil der Mond herabblickt und Grazien zu Nymphen hold gesellet heben der stampfenden Tritt Abwechslung. Doch Vulcanus glühend entflammt der Donnerschmiede grause Werkstatt. Jetzt um das glänzende Haupt so ziemet es myrtengrün gewunden, auch Blumen, die das lockre Land uns darbeut. Jetzt auch ziemt's in der Hainumschattungen Faunus Macht zu feiern. Er fordre ein Schaflamm oder heisch ein Böcklein. Pocht doch der bleichende Tod nicht säumiger als an armer Obdach, an Königsburg. O Sestius, Beglückter, eng ist das Leben beschränkt und wäret dir langgedehnte hoffnung bald birgt dich nacht und fabelreich der manen und das plutonische haus das nichtige wenn du dorthin wanderst nicht losest du das königtum des weines nicht auch entzückt dich der reiz des lycidas dem ein jeder jüngling nun glüht und bald die mägdelein entlodern ende von oden erstes buch 1 bis 4